Aller Marokkaner, ich hab nen sehr großen Traum. Doch zuerst fick ich die Szene, geh auf Wehrlose drauf. Tick ein halbes Kilo in deiner alten Siedlung. Mutterficker, ich bin der Pate wie Al Pacino. Lange ist es her, ja, ich war mal Untergrund. Baller um mich rum, es macht Ratatata-Boom. Glückstreffer, ich ficke Deluxe-Rapper. Und dann räum ich auf den Straßen auf wie Müllmänner. Ey, ich kill Gangster, was Hurensohn los, ruft die Soko. Farid Bang, Kollege, 2 G's wie das Gucci-Logo. Yeah, schick dir Projektile, groß wie Kanonenkugeln. Und die sind nur Vorboten wie Galionsfiguren. Killer, ich lauf durch die Straßen, beglücke zahlreiche Mütter. Auf dem iPod die kanadische Hymne, schlag dich zum Krüppel. Ey, der Boss, der mit desinteressiertem Face die Präsidenten Street zerlegt wie ein Heavy-Metal-Interpret ist back. Düsseldorf. Junge, ich bin Düsseldorf. Was willst du tun, wenn sich ein Messer in den Rücken bohrt? Blackjack, ich gehe mit 40 Mille rein und mach mehr Verlust als Universal mit B-Tight. Morgen seh ich gut aus auf dem Cover dieser Juice. Komm mit Basie und dein Kopf wird aufgeschlagen wie ein Buch. Jung, brutal, gut aussehen, wir brechen Gesetze. Boss der Bosse, King of Kings, wir sind die Besten der Besten. Ey, das ist Businessmänner-Rap. Deine Jungs machen auf hart, aber sind am Ende nett. Wie Internetadressen, Kollege der Boss. Ich bin materialistisch, Hand des Submaschinen ganz mittels seines Waffenschieberringes. Gangster hören kein Gangster-Rap, doch mit uns sind sie cool. Gangster-Rapper wollen Features, denn mit uns sind sie cool. Es macht ratatatata wie in South Central Los Angeles. JBG das Album, Rap ist Männerdomäne, Bitch. Ich push Yayo wie Curtis Jackson, trag mehrere Königsketten. Vor allem Bands zu dir, das wird brutal wie Alien vs. Predator. Und deine Ma fragt den Catering-Service-Manager. Am Telefonhörer hängt nach mehreren Körben Essen, da sie fett ist, du Hurensohn, es geht los.